giving a damn. Moon is much too bright. See, you tell me then why you giving a damn. Why? Samstag-Konferenzschaltung, seid ihr alle da? Könnt ihr mich hören? Hallo Dresden! Wir sind wieder mal hier für Sie am Ball und die Spieler laufen auf. Tüftet leider krank, aber Gott sei Dank ist der Torwart echt super drauf. Und da schaut er sich um und da tänzelt er rum und da springt er zurück und vor. Und da kommt endlich der Schuss, den er halten muss, also plötzlich der Ball im Tor! Naja, macht ja nichts, sowas geht ja fix und jetzt halten wir wieder um. Hallo Betzenberg! Die Beneidung von 80 war wirklich knapp, denn hier ist es Spiel gleich um. Aber cool, ganz cool, ich steht 0-0 und ich schleife das Publikum. Doch was ist denn das? Dieser lange Pass und die Stürmer steht ganz frei. Und er holt er aus und der Torwart stürzt raus und ist das Spiel vorbei. Ja, dieser Bericht war interessant oder nicht? Doch wir schalten um, frag mich nicht warum. Hallo, hallo Stuttgart! Wegen und das Spiel wird wieder weh. Und der Ball durchflutscht dir, der Spieler rutscht, aber wenigstens tut's nicht weh. Und wir geben ab, denn ich höre gerade, dass in München ein Tor fällt. Ja, aber nur beinahe, denn die Viererkette weg. Na gut, dann schalten wir eben nicht nach München. Köln, bitte melden. Hier ist kaum am Rhein, aber muss doch rein. Komm schon, schieß doch, Paul. Doch der Letzte, der verteidigt, total beleidigt und begeht am Foul ein Foul. Und da fällt gleich um am Elfmeterpunkt und hat Tränen im Gesicht. Und die Menge johlt und die Menge tobt und der Schiedsrichter pfeift nicht. Ich höre gerade, es ist nichts los in den Stadien. Dann machen wir vielleicht Musik. Nein, doch kein, nicht doch. Aha, ja, dann gehen wir mal nach Schalke. Hallo, Schalke. Und die reiten los, ja, wo reiten die denn bloß? Schumacher macht gerade einen Boxenstopp. Hallo? Ich hier das Netz, dort das Bobble macht jetzt eine fantastische Film von Lob. Schalke! Die Latte ruckt und die Latte zuckt, dass ich bin drüber. Hallo! Wien trägt dich vor, dass ich Chancenrekord, aber dann verliert er sein Spiel. Da ist jetzt irgendwas schiefgelaufen. Ich wollte eigentlich Schalke. Hallo, Schalke! Hier ist hier was los, Stimmung riesengroß, denn der Gegner ist dezimiert. 7 Feldverweise, das ist wirklich schade, denn jetzt spielen erst gegen 4. Dann ist eh egal, aber jetzt nochmal, wie schaut's denn in München aus? Wunder, Hamburg, Frieden, Sommer, gleich von eh schon längst nur aus. Das ist jetzt nochmal die Zentrale. Also praktisch die Zentrale der Fußball-AM Samstag Konferenzschaltung. Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir hinschalten, denn die Verbindung ist abgerissen. Abgerissen ist sie. Hallo, hört mich jemand? Hamburg, bitte melden, ist da irgendjemand? Liebe Zuhörer, hören Sie mich? Scheiß Kopfhörer! Machen wir jetzt Musik oder was? Weiß irgendjemand irgendwelche Ergebnisse? Welchen Tag haben wir denn heute? Kann mir jemand sagen, wer ich bin? So viel ich weiß, wurde heute in folgenden Stadien gespielt oder auch nicht. Was ist denn hier los? Sind wir noch auf Sendung? Welche Sendung? Mama, ich bin auf deinen Schoß. More music and more variety. Radio Regenbogen. All hits, all gleich 22.25 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Am Freitag, hier geht's wieder ins Wochenende. Und gleich kurz nach halb haben wir unser erstes Gewinnspiel. Aber ist zurück, ja? Ich stelle es auch fest. Wo ist Blondie Kelly? Wo ist Al? Wo ist die ganze Clique? Wo ist die ganze Bagage? Hä? Kelly! Ich rufe mal. Kelly! Kelly! Geschafft in Mathe. In Französisch auch und das habe ich nicht mehr belegt. Ehrlich, Kelly, hast du es geschafft? Ja. Du gehst aber kaum in die Schule. Wie machst du das? Alles, was ich fürs Leben brauche, lerne ich aus einem Film oder von einem Typen. Das ist eine richtige Blondineinstellung, ha? Oh, jetzt kommt er, der Große, der Meister. Er, grüß dich. Ich weiß gar nicht, wie du das machst, wie du deine Figur behältst. Ich habe immer Probleme, ja? Weil ich einen natürlichen Appetitzügler habe. Was denn? 25 Jahre Ehe. Und weil er sich nicht die Zähne putzt, kann er auf das zurückgreifen, was noch zwischen seinen Zähnen steckt. Genau. Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Supergut. Radio Regenbogen hat es geschafft. Er kommt für 2 Tage nach Deutschland und er ist exklusiv bei uns. Der italienische Superstar Mac. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Die Radio Regenbogen Birthday Beach Party im Rahmen der LBS Future Days 98. Mac mit seinem Nummer 1 Hit Laura non c'è. Ticket-Hotline 0180 533 22 33. Die Radio Regenbogen Birthday Beach Party. 19.07. Tunisee Freiburg. Viel Spaß mit Coca-Cola. Everybody was Kung Fu Fighting. Lieben Sie Oldies? Dann machen wir Sie jetzt garantiert mega glücklich. Mit der Mega Beatbox. Aus den Hitlisten der größten deutschen Radiostationen haben die beliebtesten Moderatoren die 200 meistgespielten Oldies der 60er und 70er Jahre exklusiv für Sie zusammengestellt. Die Mega Beatbox. 200 Original-Top-Oldies mit über 60 Nummer-1-Hits auf insgesamt 10 CDs. Die Mega Beatbox. Jetzt exklusiv in Ihrem Radioshop zum Wahnsinnspreis von nur 99 Mark inklusive Versand. Also unglaubliche 9,90 Mark pro CD. Wählen Sie jetzt 040 411 442 und bestellen Sie Ihre Mega Beatbox mit 200 Original-Oldies auf 10 CDs für nur 99 Mark inklusive Versand. Dieses einmalige Angebot gibt es niemals im Handel, sondern nur in Ihrem Radioshop. Rufen Sie deshalb jetzt an 040 411 442. 040 411 442. Aktuelles zum Verbraucherschutz. Geldanlagen, Immobilien, Krankenversicherungen, Verbraucher werden mit Angeboten überhäuft. Nur, welche sind seriös? Überprüfung und Empfehlungen erhalten Sie kostenfrei über Verbraucherschutzfinanzen. Rufen Sie an 08000 77 8000. Gebührenfrei 08000 77 8000. Hey Leute! Hey Leute! Super gut drauf! Bump, bump the jam, bump it up, while your feet are stumping. The jam is bumping, look at it, the crowd is jumping. Bump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Out of a while, a blessed Tuesday. Get your booty on the floor tonight, make my day. Out of a while, a blessed Tuesday. Get your booty on the floor tonight, make my day. Bump up the jam, bump it up. Stomping, and the jam is bumping. Look at it, the crowd is jumping. Bump it up. 22 Uhr und genau 32 Minuten, der Radio Regenbogen Verkehrsservice auf der A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Bruchsal und Kreuz Waldorf, Baustelle 6 Kilometer Stau, und auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Karlsbad und Pforzheim West, Baustelle 2 Kilometer Stau. Bitte fahren Sie vorsichtig. Kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Alles in den Startlöchern? Entzückend. Visual Display arbeitet. Delta 2, schalten Sie auf Hyperrealität. Ja, Sir. Geschwindigkeit 400 Knoten beibehalten. Eintritt, Kontrollpunkt Sierra. Sinken auf Angel 2. Und los geht's. Jetzt ist Zeit für unser erstes Gewinnspiel. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythm da her. Wir suchen 5 in der Briten nach Schwimmer. Das Spiel beginnt. 0137 210 Abenteuer 100. Trau dich und spiel mit. Let the bass kick. Keep your fire. und Nachtschwärmer. 22.38 Uhr. Und wer jetzt schon sich einklinken möchte, telefonisch 0137 2120 100. Hello, my German friends. This is the Magic Radio Regenbogen. Gewinnspiel. müssen wir jetzt noch 5 Interpreten rausbekommen, oder? Das waren nämlich über 10. 5 brauche ich nur. Ruf mich an. 0137 2120 100. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Ganz heiß. Was ist denn hier eigentlich los? Ladies and gentlemen.